南无本师释迦牟尼佛。 南无本师释迦牟尼佛。 南无本师释迦牟尼佛。 南无本师释迦牟尼佛。 南无本师释迦牟尼佛。 南无本师释迦牟尼佛。 So, wir haben den Boss begrüßt. Jetzt können wir lernen seine Weisheit. Hm? Und gestern habe ich erwähnt, was ich in den nächsten Tagen, wir haben sehr wenig Zeit, euch lehren werde, ist eigentlich die Grundschrift von der Yogacara-Tradition. Hm? Das heißt Tieshen Meeting, was man übersetzt als meistens als Verhüllen von dem Verhüllen von Es hat viele Bedeutungen. Tieshen Meeting kann man auch verschieden. Ich habe es übersetzt als Lesung von der Noten. Und auf Chinesisch wird es meistens übersetzt als Revealing the Secrets. Die Verhüllen Geheimnisse. Ja? Ist okay? Auf Deutsch? Revealing the secret. Auf Englisch wird es übersetzt. Warum? Weil auf Sanskrit heißt es Sandhi Nirmochana Sutra. Sandhi ist eigentlich Not und ist auch ein Geheimnis. Und Nirmochana heißt veröffentlichen, lösen. Viele Bedeutungen. Ich fand diese Bedeutung von Lesen von den Knoten vielleicht am besten, weil eigentlich wir haben alle Knoten und wir studieren Buddhismus, damit wir diese Knoten lösen. Wenn wir nicht Knoten haben, dann sind wir nicht hier. Wenn wir nicht Knoten haben, dann brauchen wir kein Dharma, dann sind wir Buddhas. Aber wir alle haben Knoten, deswegen brauchen wir Dharma, um die Knoten zu lösen. Wenn wir sie gelöst haben, sind wir Buddhas. Jetzt, indem wir noch Knoten haben, sind wir Wesen. Und Wesen brauchen Dharma, um Knoten zu lösen. Dharma ist genau das, was die Knoten löst. Jetzt dieses Buch ist, wie ich gesagt habe, die Grundlage von der Yogacara-Lehre. Vielleicht weißt ihr das in der Lehre von Bodhisattvas. In Buddhismus haben wir zwei Hauptlehren, die Lehre von für die Schüler, die zu dem Ziel von Arahat, die sich geeignet ist, um den Ziel von Arahat zu erreichen. Ein Arahat ist einer, der gelöst ist von allen Verschmutzungen des Geistes. Und ein Bodhisattva ist einer, der das Ziel von vollkommener Buddha erreichen möchte. Und der vollkommene Buddha ist nicht nur gelöst von den Unreinheiten des Geistes, er ist auch gelöst von allen Hindernissen in Wissen. Er hat Allwissen. Und das man nur dann erreichen, wenn man kontempliert immer eigentlich einzige Objekt und Subjekt unserer Erfahrung, und das ist die Leerheit. Diese Leerheit im nicht-dualistischen Sinne, wenn wir Buddhismus studieren, wir alle wollen Leerheit verwirklichen. Aber Leerheit von einem Bodhisattva ist die Leerheit im nicht-dualistischen Sinne. Und diese Leerheit im nicht-dualistischen Sinne heißt Soheit, Tathata. Und der Buddha ist einer, der in diese Soheit gekommen ist, Tathagata, und in diese Soheit kommt und geht. Etwas, was kommt und geht, wir haben gestern gelernt, bisschen Herzsutra, Gatte, Gatte, Paragatte, Parasamgatte, jemand, der in diesem Zustand von Soheit, das geht und kommt, und Gehen und Kommen von Soheit ist kein wahre Gehen, kein wahre Kommen. Und kein wahre Gehen und kein wahre Kommen, ob wir davon bewusst sind oder nicht bewusst sind, ist eigentlich der Zustand, in dem wir uns befinden. Warum? Weil unser Geist hat die Natur der Soheit. Deswegen kann er wie ein Spiegel alle Sachen, ob gute Sachen, schlechte Sachen, kleine Sachen, große Sachen, angenehme Sachen, unangenehme Sachen, spiegeln. Er hat keine Grenzen. Die Grenzen von dem Geist, wir haben selbst dem Geist gegeben. Durch unsere Taten. Und durch unsere früheren Erfahrungen, die wir gesammelt haben in unzähligen Leben, die dann eine Form dem Geist gibt, das eigentlich im Prinzip keine Form hat. Der Geist ist Soheit selbst, und das ist zu verwirklichen. So, deswegen ich habe das Buch übersetzt als Lesen von dem Knoten. In dem Sinne, dass das Studium des Geistes, der Geist ist das, was in uns Knoten geschafft hat, und der Geist ist auch das, was in uns die Knoten lesen wird. Alles. Also unser Wissen von Buddhismus, eigentlich kann man zusammensetzen als Wissen von dem Geist. Wenn wir den Geist wahrheitsgemäß erkennen haben, dann können wir allmählich den Zustand von Buddha erreichen. Der Zustand von Buddha ist, dass wir einfach reflektieren die Dinge, wie sie wirklich sind. Dann wir kommen und gehen in der Soheit. Aber jetzt, wir haben noch nicht diese Fähigkeit. Um diese Fähigkeit zu erwerben, ist die Yogacara-Lehre, die sich beschäftigt mit allen Subtilitäten von dem Geist. Also, diese Lehre hat auch Bezug, ich habe schon erwähnt, zu traditionellen Yoga. Vielleicht manche von uns haben die Samkhya-Erfassung von Yoga, Patanjali-Yoga, gelernt. Es ist jetzt sehr, sehr populär und sehr, sehr oft missverstanden. sogar die Lehre von Yoga sehr oft verstehen überhaupt nicht die wahre Bedeutung von Yoga. Um die wahre Bedeutung von Yoga zu verstehen, diese Yogacara-Lehre ist besonders nützlich. Und der Patanjali, genauso wie hier in Yogacara, sagt sehr klar, dass das, was unser Hindernis kommt von dem Geist und unsere Lösung kommt auch von dem Geist. Durch Geist sind wir gebunden, durch Geist sind wir gelöst, indem wir nicht den Geist wahrheitsgemäß kennen, haben wir Probleme. Und wir sind mit diesen Problemen schon geboren, indem wir geboren sind, indem wir nicht noch völlig den Geist wahrheitsgemäß erkannt haben. So, dieses Buch, Sandhi Nirmochana Sutra, ist sozusagen die Grundlage. Es ist auch völlig zitiert in dem Werk, das in der chinesischen Tradition dem Maitreya als Verfasser zugegeben wird, nach der chinesischen Tradition, der Maitreya ist der Autor von Yogacara Bhumishastra. Zugeschrieben. Na prima. Dann ich lerne auch, wir lernen alle, und da, indem wir lernen, wir leben noch. Das ist das Verständnis von dem Bodhisattva-Weg. Wenn man den Bodhisattva-Weg einschlagen möchte, dann dieses Lernen dauert Ewigkeit, bis wir den Zustand von Buddha erreicht haben, dass auch Ewigkeit dauert. Nach der Mahayana-Tradition, dieser Zustand von Buddha ist Zustand des Geistes, das sich nicht ändert. So, dann in der tibetanischen Tradition, diese Yogacara Bhumishastra wird Asanga zugeschrieben. Aber es ist egal, es ist eine Tradition. Und dieses Buch Yogacara Bhumishastra ist eigentlich genauso wie Visuddhimagga in der Theravada-Tradition die Grundlage für Verständnis von Shamatha und Vipassana in der nördlichen Tradition. Ich sage nicht Mahayana. In China, im Gegenteil zu Tibet, wir benutzen oft nördliche Tradition, nördliche Übertragung oder Pali-Übertragung. Im Gegensatz zu südlicher Übertragung, Pali-Übertragung, im Gegensatz zu Sanskrit-Übertragung, was nördliche Tradition dann ist. Warum? Weil dieser Ausdruck Hinayana, Hina heißt eigentlich niedrig. Ja? Und wenn man etwas niedrig nennt, dann ist es schon sozusagen ein Geist, das diskriminiert. Und wir lernen Buddhismus, damit wir die Sachen verstehen nach den Umständen, nicht diskriminierend. Alles ist, was man fassen kann mit dem Geist, ist, hängt von den Umständen an, indem wir nicht die Umstände verstehen. Wir verstehen nicht den Geist, weil der Geist, das geformt ist, ist nach dieser Tradition die bedingte Entstehung selbst. Außer dem Geist gibt es keine andere bedingte Entstehung. Der Geist ist der Wurzel von allen Phänomenen. Diese Auffassung finden wir auch in Theravada. Es ist auch die wichtigste Auffassung von Buddhismus. Die Grundlage für bedingte Entstehung ist eigentlich zu finden in dem Geist, weil in dem Geist finden wir alle Phänomene. Wo sonst können wir sie finden? Also nach der buddhistischen Lehre, die Phänomene sind durch den Geist geprägt. In dem Geist erhalten. Das ist auch der erste Vers von Dhammapada. Und was diese Lehre von Yogacara macht, ist dann entwickelt diese Lehre weiter. So, dann dieses Buch, Yogacara Bhumishastra, ob es von Asanga oder von Maitreya verfasst ist, ist egal. Dann ist die Grundlage für unser Verständnis von Praxis von Shamatha und Vipassana in der nördlichen Tradition. Also wir haben südliche Tradition von Shamatha und Vipassana und nördliche Tradition. So vermeiden wir dieses Wort Hinayana, Mahayana. Und in der nördlichen Tradition alle sozusagen unsere, genauso wie in Theravada, alle unsere Kenntnisse von Praxis von Shamatha und Vipassana in Pali sind erfasst in diesem Buch, weil früher gab es viele Traditionen von Shamatha und Vipassana, viele verschiedene Sekten. Von diesen vielen Sekten ist nur Theravada erhalten. In der nordischen Lehre auch gab es verschiedene Sekten, die Sanskrit benutzt haben, um die Schriften weiterzugeben. Und eigentlich dieses Buch zusammenfasst die wichtigsten Lehren von, was wir über nördliche Tradition wissen, von Shamatha und Vipassana. Auch in der Lehre von den Shravakas, von den Schülern, das zu dem Zustand von Arahat führt, und auch von den Lehren von Bodhisattva, das zu dem Shamatha und Vipassana, der Fassung von Bodhisattva, das zu dem Zustand von Buddha führt. Shamatha und Vipassana ist verglichen in den Schriften, so zum Beispiel Transzendentale Weisheit, zu Sonne und Mond. Ohne Sonne und Mond haben wir keine Licht, kein Licht. Ohne Shamatha und Vipassana auch eigentlich unseres Herz, Geist hat kein Licht. So, wenn wir Licht im Herzen wollen, müssen wir unbedingt Shamatha und Vipassana studieren. Wenn Shamatha und Vipassana sich vereinigen in eine Ganze, dann können wir die höchste Realität verwirklichen. Das ist genau dasselbe in allen buddhistischen Traditionen. Und dann dieses Licht dauert. Das ist dann die Bedeutung von der Realisierung, dass dieses Licht von Shamatha und Vipassana dauert. Dann die Verwirrung der Welt wird verkleinert. Und die Welt ist eigentlich Verwirrung, ist ein Labyrinth, in dem wir uns befinden. Solange wir nicht dieses Licht von Shamatha und Vipassana in unserem Herz entdeckt haben. Jetzt, um dieses Licht von Shamatha und Vipassana im Herz zu entdecken, war in Yogacara Bhumi Shastra, genauso wie in dieser Sutra, brauchen wir zu verstehen drei Sachen. Und dieses Buch ist auch gegliedert in diese drei Gebiete von Studium, von Shamatha und Vipassana oder von Studium von Meditation oder von Studium von der Buddha-Lehre. In Yogacara Bhumi Shastra finden Sie auch die 17 verschiedene Gebiete, die man verstehen muss, um Yoga zu verstehen. Yoga ist was? Yoga heißt Verbindung mit dem Wahren. Indem wir nicht das Wahre verstehen, die höchste Realität, wie immer wir sie uns vorstellen, in unserem Kulturgebiet als Gott. In Buddhismus ist es eigentlich besonders in dieser Tradition betont, wahre Geist. Oder Soheit. Dann in dieser Lehre, in der Lehre von Bodhisattvas, eigentlich das Gebiet von Studium ist nur ein Studium. Und das ist Studium von Soheit. Alle Phänomene sind nur Soheit. Nichts kann, weil unser Geist ist nicht dualistisch. Alles, was wir eigentlich erfahren, ist Soheit. Aber wir sind nicht davon bewusst, weil wir programmiert sind, weil wir an Wahrheit von Individuum glauben, Wahrheit von individuelle Selbst, in uns selbst und auch in allen anderen Wesen und von der Wahrheit von dem, was ein Individuum als wahres Subjekt sieht, als wahres Objekt. Wenn man diese Lehre versteht, dann alles das erscheint als eine Illusion. Jetzt Studium von Yoga hat dann drei Gebiete. Erste Gebiet auch in diesem Buch. Dieses Buch hat in der Standard chinesische Übersetzung von Xuanzang hat 8 Kapitel. Jetzt wir werden uns dem 6. Kapitel widmen und dieses 6. Kapitel eben ist über Yoga. Und dieses Kapitel ist vollkommen, auch eigentlich fast das ganze Buch, ist zitiert in Yogacara Bhumi Shastra, was eigentlich wie ich gesagt habe, ist unsere Hauptquelle für Verständnis von Shamatha und Vipassana in der nördlichen Tradition. Leider, dieses Buch ist noch nicht komplett übersetzt, aber jetzt, man arbeitet dafür. Es gibt nur Übersetzungen von den Teilen, auch auf Deutsch, auch auf Englisch, Französisch, weil es sehr umfassend ist, viel umfassender als Visuddhimagga. Also erster Teil von diesem Buch, genauso wie erster Teil von Yogacara Bhumishastra, beschäftigt sich mit dem, was heißt Gochara. Gochara ist das Gebiet, das wir verstehen sollen, damit wir Yoga verwirklichen. Go eigentlich in Sanskrit heißt eine Kuh. Chara heißt geht, wo die Kuh sich befindet. Wo befindet sich die Kuh? Sehen wir hier. Wo befindet sich? Auf der Wiese, ja? Ja, diese Wiese, sehr richtig, befindet sich in unserem Geist. Wir müssen erst verstehen, dass alle Gebiete, und welche Gebiete dann eigentlich in dem Geist erscheinen. Dann erste Teil von diesem Buch, das heißt zweite, erste Kapitel ist Einleitung, zweite, dritte, vierte und fünfte Kapitel erklärt eigentlich Gebiet des Geistes. Das heißt, die Natur von unserer Erfahrung, dass wir mit dem Geist machen in der Welt. Wenn wir das verstanden haben, dann können wir verstehen, zweiter Teil, dieses sechste Kapitel gehört zum zweiten Teil, wie man sich nach dem Verständnis von dem Geist erhält. Das heißt Achara. Achara heißt Kontakt. Verhalten. Kontakt am besten übersetzen wir mit Verhalten. Oder gibt es was Besseres? Auf Chinesisch Xing. Xing bedeutet eigentlich, wo der Geist gehen kann, damit er Yoga verwirklicht. Und wenn er richtig geht, wenn er richtig übt, gehen ist üben. Und richtig üben ist üben in dem Verständnis, dass alle Phänomene, die wir im Geist erleben, eigentlich sind nicht von Soheit zu trennen. Wenn wir das verstanden haben, dann können wir richtig Shamatha und Vipassana üben. Und das ist Inhalt von sechste Kapitel. Wenn wir Shamatha und Vipassana richtig verstanden haben, können wir alle Vollkommenheiten, Paramis, richtig üben. Das ist dann Inhalt von siebte Kapitel. Diese sechste Kapitel sind Fragen von Maitreya, von Bodhisattva Maitreya, der lebt in Tushita. Und von dort, wenn seine Zeit kommt, wird er hier auf diese Saha-Welt, Welt von Leiden, geboren, um uns zu Verständnis von Geist wieder leiten und die Knoten, unsere Knoten zu lösen. Dann die Bodhisattvas. Viele von Bodhisattvas mögen in Tushita geboren werden, damit sie die Lehre von Maitreya hören können. Sogar der Buddhaghosa, der Verfasser von Visuddhimagga, am Ende von dem Buch, wo er Shamatha Vipassana erklärt, äußert seinen Wunsch für diese Verdienste, möge er in Tushita geboren werden, um die Lehre von Buddha über Geist sich anhören können und die Knoten zu lösen. Dann der Bodhisattva Avalokiteshvara, Quan Shi Yimposa, Quan Yin, auf Vietnamesisch, auch, wie sagt man auf Vietnamesisch? Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát. Dann fragt Buddha die Fragen über die Übung von Vollkommenheiten. Ohne die Praxis von einem Bodhisattva ist die Praxis von Vollkommenheiten. Und Shamatha und Vipassana gehören auch zu den Vollkommenheiten. Es sind die wichtigsten Vollkommenheiten. Auf diesen Vollkommenheiten basieren sich dann die anderen Vollkommenheiten. Möge es Dana sein oder Sila oder Moralität oder Toleranz, Streben. Eigentlich alles, was Tugend ist, ist basiert auf Shamatha und Vipassana. Also was ist der Unterschied zwischen Auffassung von Shamatha und Vipassana in der Lehre von Bodhisattva? Wenn wir die Lehre von Bodhisattva lernen, dann von Anfang an, wir versuchen unsere Erfahrung einer Realität anzupassen. Es gibt nur eine Realität, nicht zwei Realitäten. Und diese Realität ist nicht dualistisch. Nicht dualistische Erfassung von Leerheit heißt dann Soheit. Und wir üben, wenn wir den Weg von Bodhisattva einschlagen möchten, wir üben, geben in Soheit. Wir üben Moralität in Soheit, wir üben Toleranz in Soheit, üben Streben in Soheit, wir üben Shamatha in Soheit, wir üben Vipassana in Soheit. Alles wird geübt in Soheit, weil die Wesen sind von Anfang an illusorisch. Was nur existiert, ist Soheit. Also ein Ich kann nicht Shamatha richtig üben, ein Ich kann auch nicht Vipassana richtig üben, ein Ich kann auch nicht richtig Freigiebigkeit üben. Alles, was richtig ist, gehört der höchsten Realität, nicht einem Individuum. Und so fängt dann, also erst über das Buch ein bisschen mehr. Mein letztes Kapitel ist über die Früchte von dem richtigen Weg. Und das sind die Fragen von Manjushri. Manjushri ist so wie Avalokiteshvara, ist Verkörperung von Mitgefühl, von Mahakaruna. Manjushri ist die Verkörperung von Weisheit. Und wenn wir Mahayana üben, im Gegensatz zu Theravada, wir benutzen die Mittel sind, dass unser Geist so arbeitet, wenn wir diese Tugenden verkörpern. Sie sind viel leichter zu assimilieren, als wenn sie abstrakt sind. So mit Mitgefühl ist nichts anderes als Avalokiteshvara, Kwanshrin. Weisheit ist nichts anderes als Manjushri. Wenn wir Manjushri anbieten, wir anbieten die Weisheit und diese Weisheit wird uns schützen. Wenn wir Avalokiteshvara anbieten, wir anbieten Mitgefühl und dieser Mitgefühl wird uns schützen. Und Praxis von Mitgefühl und Weisheit ist dann, was zu eigentlich zu dem Frucht von Buddha-Zustand führt. Aber Voraussetzung ist, dass man Shamatha und Vipassana versteht, dass man Licht im eigenen Herz gefunden hat. Licht von was? Licht von Nicht-Dualität. Wenn dieses Licht dann scheint, dann nur dann kann man wirklich effektiv die Knoten des Herzens lösen. Solange das Licht nicht da ist und man sich verlässt als wahres Subjekt und wahres Objekt, dieses Licht wird wohl nicht klar erscheinen können. So, jetzt haben wir ein bisschen über das Buch erklärt. Jetzt kommen wir zu dem sechsten Kapitel. Noch eine Frage, das fünfte Gebiet, was war das von dem Buch? Dritte Gebiet. Nee, fünfte. Nee, drei Gebiete. Drei? Ja. Gochara, Achara und Phala. Fünf ist... vielleicht. Fünfte Kapitel, ne? Ein fünfter Kapitel ist über die Eigenschaften des Geistes. Eigenschaften und Nicht-Eigenschaften. Vierte Kapitel ist über die Eigenschaften von Phänomene und fünfte Kapitel ist über Nicht-Eigenschaften von Phänomene. Dritte Kapitel ist Analyse des Geistes, zweite Kapitel ist über höchste Wahrheit. Und das ist dann das Gebiet, was man verstehen sollte, um richtig Shamatha und Vipassana zu üben. Dann sechste Kapitel, endlich fangen wir an. Sechste Kapitel fängt an. Zu dieser Gelegenheit Maitreya fragt Buddha: Was ist die Grundlage für die Praxis von Bodhisattva, was gemeint ist Praxis von Shamatha und Vipassana? Und wie verweilt er in dieser Praxis von Shamatha und Vipassana nach der Lehre von dem großen, zum Mahayana, große Wagen, kann man sagen. Fahrzeug. Also zwei Fragen. Was ist die Grundlage für Praxis von Shamatha und Vipassana von einem Bodhisattva? Und was, wie verweilt er in diese Praxis nach der Lehre von dem großen Fahrzeug oder von dem großen Wagen? Was ist großes Fahrzeug? Großes Fahrzeug ist großes Fahrzeug, in dem er ein großes Gebiet hat. Was ist großes Gebiet? Was sie gerade vor sich haben, das Geist. Alaya. Nach dieser Lehre, alles was wir erfahren, ist eigentlich nur Alaya. Alaya heißt der Geist, das bleibt, das an irgendetwas anhaftet. Alaya ist vom Sanskrit Wurzel Li, was bedeutet eigentlich kleben. Unsere Existenz, warum sind wir Wesen? Indem wir an etwas kleben. Wenn wir Buddha sind, dann der Geist klebt nirgendwo. Dann sind wir frei. Aber wir kleben, unser Geist klebt an unseren Körper und unseren Geist, das sich bewegt. Deswegen sind wir kein Buddha. Wir sind Wesen, die glauben an eigene Individualität als etwas Wahres, was man wirklich fassen kann und etwas, was bleibt. Dann eigentlich nach dieser Lehre, alles, was wir erleben, ist nur Alaya, nur Bewusstsein. Und diese Alaya ist das, was sich appropriiert oder was sich, wie sagt man, appropriate, was sich einbildet, was sich die Sinnen, die Objekte der Sinnen und auch die Samen von unseren früheren Erfahrungen. Das ist Alaya. Indem wir an diesen Samen anhaften, wir kleben auf diese Samen, sind wir Wesen und haben eigene Individualität, eigene Probleme und Glaube, dass wir wahre Subjekt sind, das wahre Objekt sieht. Und so sind wir sozusagen in Labyrinth. Diese Alaya ist auch wie ein Labyrinth, aber es ist von Natur nicht dualistisch. Deswegen Verständnis von Alaya ist in dieser Tradition und man kann sagen in der Lehre von Bodhisattva im Allgemeinen ist der, wird genannt, Verständnis von Alaya wird genannt, dieser königliche Weg oder kaiserliche Weg in Deutschland zu Befreiung. Wenn man den Geist wahrheitsgemäß versteht, das ist der als nicht-dualistische Entität. Das ist der königliche Weg, der kaiserliche Weg zur Befreiung. dann indem wir dieses große Gebiet, das unser Geist ist, verstehen, dann verstehen wir auch große Verhalten. Große Verhalten ist nicht zu unterscheiden zwischen sich selbst und den anderen. Das ist der Weg von Bodhisattva. Das ist Verhalten von Bodhisattva. Also in dieser Lehre gibt es keine individuelle Befreiung, indem man den Geist wahrheitsgemäß verstanden hat. Man wird befreit zusammen mit allen Wesen. Das ist der Unterschied. Individuelle Befreiung existiert nicht in dieser Lehre. Es ist auch nur sozusagen ein Schritt zu dem vollen Zustand, das gehört dem Buddha. Dann, wenn wir den Bodhisattva Weg üben, dann was ist große Fahrzeug, große Weisheit? Große Weisheit, dass die Selbstlosigkeit gehört nicht nur Personen, sondern auch Phänomenen. Dann große Anstrengung, der Bodhisattva arbeitet in Dimensionen von unzähligen Kalpas. Der Nagarjuna, der eigentlich der erste Verfasser von der Lehre von Mahayana ist, sogar betont, dass wenn man das versteht, das ist auch, wird man wohl zu Klarheit viel schneller kommen können, als wenn man arbeitet mit Dimensionen von der Zeit, das illusorisch sind. Dann jemand, das Shamatha und Vipassana lehrt, mit Perspektive von Nicht-Dualität, Yogacara oder Madhyamika-Perspektive, dann hat er auch große Mittel. Was ist das große Mittel von einem Bodhisattva? Er bleibt nirgendwo, indem er Geist verstanden hat. Er bleibt nicht in Nirvana und er bleibt auch nicht in Samsara. Theravada erklärt in der Tat dasselbe. Was ist der Buddha? Buddha ist Anoka, einer, der niemand nirgendwo bleibt. Das ist eigentlich uns auch ziemlich, sollte auch klar sein, der in Christentum auch wird gelehrt, der wahre Mensch, die Vögel haben ihre Neste, die Füchse haben ihre, was? Lehrs? Bau. Bau. Na prima, ich lerne. Die Füchse haben ihre Bau, der Sohn des wahren Mensch haben keine Bleibe. Na, der Buddha, wenn wir befreit sind, dann das ist der Zustand. Und wer hat keine Bleibe? Der Geist hat keine Bleibe. Jetzt haben wir eine Bleibe und diese Bleibe heißt Alaya. Und wenn wir diese Bleibe verstehen, haben wir alles verstanden. Das ist die Lehre von Yogacara. Und wenn wir diese Mittel verstanden haben, dann können wir und nur dann können wir diese Frucht von einem Buddha erreichen. Und wenn wir Frucht von Buddha erreichen haben, dann die alle Vollkommenheiten, wie man sie immer zählt, sechs, zehn oder unzählige, wir werden sie auch Teil davon, weil der Geist, alle Vollkommenheiten gehören diesem, nicht einem Individuum, sondern dem nicht-dualistischen Geist. Und wenn man das versteht, dann versteht man auch, was der Buddha jetzt erklärt, die erste Frage, was ist die Grundlage und wie verweilt man in Praxis von Shamatha Vipassana? Was sagt der Buddha? Wenn der Bodhisattva praktiziert die Meditation von Shamatha und Vipassana im Sinne von Bodhisattva, im Sinne von dem großen Fahrzeug oder Wagen, was ist besser? Fahrzeug. Fahrzeug, na prima. Er sollte wissen, dass seine Grundlage ist die Lehre, hier Dharma, das basiert oder das berührt, berührt ist besser hier, I, das berührt auf illusorischen Worten. Das ist sehr klar für die Chinesen oder die Vietnamesen, die haben schon diese taoistische Lehre, erste, eigentlich Satz von Tao Te Ching ist, dass alles, das Tao, das man mit den Worten fassen kann, ist keine wahre Tao. Und das ist genau, was hier gesagt wurde. Alles, was man mit den Worten fassen kann, ist nur und bloß illusorisch. Warum? Das wurde in den früheren Kapiteln erklärt, weil Worte haben überhaupt keine Grundlage. Auf Tschechisch heißt das Stuhl, auf Deutsch Tisch, auf Chinesisch Jozu, welche ist richtig? Wort hat eigentlich überhaupt keine eigene Bedeutung. Aber wir denken meistens, dass Wort und Realität, die Wörter, was wir den Wörtern beschreiben, Realität entspricht. Und dadurch dann haften wir, was wir anhaften, nach der Lehre von Buddhismus, ist nicht die Realität, sondern unsere Konzepte der Realität, die auf Wörtern basiert sind. Die Realität ist Realität, in der man an sie nicht anhaften kann. Das ist die wahre Realität. Was wir anhaften, sind nur die Worte, die wir als uns vorstellen, Realität sind. Deswegen Objekte von unseren Knoten ist nicht Realität, sondern sind Worte, Konzepte. Und die Konzepte dann sozusagen sind die Meister der Welt. Die Konzepte aber sich ändern immer und dann haben wir immer andere und andere Meister. Was sich die Menschen vor 100, 200, 300, 400 Jahren vorher vorstellen haben als Wahrheit, ist heutzutage alles illusorisch, oder nicht? Und was die Wesen sich vorstellen werden als Realität nach 100 Jahren, wird bestimmt was ganz anderes sein, als was wir uns jetzt verstehen. Also sehr wichtig zu verstehen, damit man versteht, der die Praxis von Shamatha und Vipassana in Mahayana ist, das Objekt von unserer Anhaftung sind die Wörter, die überhaupt keine Essenz haben. Aber durch die Wörter wir dann übertragen Auffassung von Essenz in der Realität, von unserer Erfahrung. Etwas, was man greifen kann, etwas, auf was man sich stützen kann. Keine Worte, kein Stutz. Dann diese Realität von den Worten ist, heißt in dieser Lehre Parikalpita. Parikalpita ist vollkommen fabriziert. Es wird erklärt in den früheren Kapiteln, unsere Erfahrung hat drei Ebenen. Vollkommen fabrizierte Ebene, Ebene von bedingten Entstehung. Das in unserem Fall sich basiert aus unseren Konzepten und die wahre Realität, das keine Konzepten braucht und das eigentlich nur spiegelt die Sachen, wie sie wirklich sind, spiegelt die bedingte Entstehung ohne Konzepte. Und wir spiegeln die bedingte Entstehung, was der wahre Zustand der Dinge ist, durch Konzepte. Deswegen haben wir so viele Knoten und streiten miteinander. Und antun uns immer weiter Leid. Indem wir nicht verstehen, dass unsere Wörter überhaupt keine feste Grundlage haben. Die Konzepte ändern sich, die Sprache ändert sich auch. Was unsere Ahnen vor 1000 Jahren gesprochen haben, ist was ganz anderes, was wir jetzt sprechen. Und was die unsere Ahnen vor 10.000 Jahren gesprochen haben, ist auch ganz anderes, als was sie vor 1.000 Jahren gesprochen haben. Also, die Grundlage für Praxis von Bodhisattva ist, dass der Bodhisattva bezieht sich als Fakten, nicht auf Worten. Und Fakten brauchen keine Worte. Aber ohne Worte kommt man nicht zu den Fakten. Ohne Finger, sagt man in Zen, kann man nicht den vollen Mond sehen. Man würde denken, dass das heißt, dass wir nicht studieren sollen, aber wir werden sehen, genau das Gegenteil. Studieren, richtig studieren. Richtig studieren heißt, dass alles, was wir studieren, eigentlich ist illusorisch von Anfang an und dass wir uns in illusorische Realität befinden. Aber diese Erkenntnis dann bringt uns zu Weisheit. Dann diese illusorische Realität heißt Samvritti. Samvritti ist etwas, was in indischem Buddhismus oder Yoga gibt es Ebene von Samvritti, Nivritti. Samvritti ist, was sozusagen uns an diese samsarische Wesen bindet. Und samsarische Wesen ist Wesen von in dieser Auffassung von Dualität. Von einem wahren Selbst und wahren Objekt. Und diese Auffassung von wahren Selbst und wahren Objekt kommt eigentlich von unseren Worten, Konzepten, durch die wir dann die Realität fabrizieren. Wenn wir das einsehen, dann haben wir sozusagen Zugang zu wahre Shamatha und Vipassana in dieser Tradition. Warum? In der Tradition von der Bodhisattvas, im Gegenteil zu Theravada, wir sind schon in Nirvana, aber wir, indem wir so gewöhnt sind an dualistisches Denken, wir verstehen nicht unseren wahren Zustand. Nirvana ist natürlicher Zustand, nicht etwas, was man erreichen kann. In der Realität, wir haben rezitiert die Herzsutra, in der Realität, es gibt nichts, was man greifen kann, was man sich zueigen kann. Aber in der Realität, was wir erleben, in dualistischer Realität, gibt es Sachen, die wir uns zu eigen möchten. Und das sind unsere Knoten. Also in der Lehre von Bodhisattvas, diese Nirvana-Zustand ist natürlicher Zustand. Und dieser natürliche Zustand wir entdecken, indem wir an Inhalt lernen, an Inhalt von unserer Erfahrung, was Geist ist, nicht anzuhaften. Das ist dann die Grundlage für richtige Praxis von Shamatha und Vipassana in der Lehre von Bodhisattvas. Nirvana ist ein natürlicher Zustand. Und wir erleben diesen natürlichen Zustand, indem wir verstehen, dass unsere Konzepte, durch denen wir die Welt erfassen und sich selbst erfassen, nur illusorisch sind. Weil die Frau, an die wir anhaften, Auto, an das wir anhaften, Haus, an das wir anhaften, Sohn, Tochter, an die wir anhaften, eigentlich sind nicht anderes als Bilder in unserem Geist, nichts anderes. eine wahre Frau ist schon lange nicht da. An die Frau, an die wir anhaften, ist ein Bild in unserem Geist. Weil alles erscheint und vergeht momentan. Der Person, an dem wir uns ärgern, ist nicht der Person, sondern es ist das Bild von dieser Person in unserem Geist. Die wahre Realität, man kann nicht fassen, man kann nicht greifen, weil die wahre Realität bleibt nirgendwo. Das ist natürlich logische Folge von der Theravada-Lehre, die lehrt Vergänglichkeit. Indem alles vergänglich ist, alles ist selbstlos, indem alles ist selbstlos, Nirvana ist natürlicher Zustand. Und wie man Nirvana verwirklicht, indem man versteht, dass alles, was erscheint, erscheint im Geiste als Bild. Abbildung von unserer Erfahrung, das basiert ist auf früheren Erfahrungen, die wir gemacht haben, die dann Samen in unserem Geist verursacht hat, indem wir es mit Alaya, mit einem Geist, das klebt, erlebt haben. Und jetzt, was ist die Bleibe von Bodhisattva in Praxis von Shamatha und Vipassana? Und der Buddha erwartet, es ist, die Bleibe ist, dass er nicht verlässt, ist diese Pranidhi. Pranidhi kann man am besten übersetzen als Entschluss. Die höchste Erleuchtung zu erreichen. Also er versteht, wenn wir richtig Shamatha und Vipassana nach der Lehre von Bodhisattva lernen, wir verstehen, dass alle Worte illusorisch sind und wir bleiben in dem Entschluss, höchste Realität zu finden, indem wir diese nicht-dualistische Natur des Geistes verstehen. Dadurch bekommen wir dann Allwissen. Wenn man sich in diesem Sinne bemüht, dann bemüht sich in dem Sinne von der Praxis von Bodhisattva nach Erfassung von diesem Buch. Und das ist dann der Anfang für heute. Zu viele Informationen können zu entweder Durchfall oder Verstopfung. Wenn Sie das zu anhalten, dann Verstopfung. Wenn Sie es einfach lassen gehen, dann Durchfall. Dann lassen Sie das durch Kopf und denken Sie daran und verdauen Sie es mit einem Geist, das einfach spiegelt. Es gehört mir mich nicht mehr. Es bin ich nicht. Warum? Diese Konzepte, dass wir haben, gehören uns nicht. Das bin ich nicht. Und alles, was wir als etwas Festes erleben, sind eigentlich nur Konzepte. Und diese Konzepte sind Bilder von unserem Geist. Wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch die zweite Frage und die Antwort von Buddha. Und davon werden wir dann morgen reden. Für heute okay? Alle zufrieden? Okay, dann jetzt haben wir ein bisschen Zeit für Diskussion. Und ab morgen gibt es Interview. Jemand hat irgendwelche Frage? Wenn nicht, dann wir können ein bisschen meditieren und rezitieren. Irgendwelche Frage? Ja, prima. Nicht richtig zu praktizieren. Nach der Lehre von Bodhisattva. In der nördlichen Tradition. Du warst nicht da. Ich habe das alles erklärt. Ich frage mich gerade, ob es nicht reicht, einfach erstmal an der Panasana zu lesen und danach zu praktizieren. Alles hängt von dir ab. Wenn du damit zufrieden bist, einfach Anapana zu üben, aber dann wirst du nicht richtig verstehen können, was du eigentlich machst. Ja, wenn man richtig versteht, was man eigentlich macht, dann kommt Einsicht. Deswegen, alle diese Sachen sind sehr wichtig. Zu Technik oder ist es ja. Also, nachdem man findet, diese feineren Atem, die Fläche bleibt immer noch ziemlich groß. Wie ist es möglich, dem Geist zu helfen, sich zu fokussieren auf eine kleinere Fläche, ohne es ihm zu zwingen? Sehr gute Frage. Ich bin sehr froh. Wir lernen Qigong. Dann, wenn du dich konzentrierst, zum Beispiel an Laokong oder an Heku, besondere, klare Stellen in dem Körper, wo Energie zum Ausdruck kommt, wo Qi zum Ausdruck kommt, dann eigentlich bist du schon in diesem feineren Körper. Und dann auch kennst du, genauso wie du erfährst diese Dehnung und Schrumpfen in Laokong, genauso geschieht auch in dem ganzen Körper. Ja, das ist das Leben und das ist Prana. In dieser Tradition, auch in Tantra, und diese Tantra ist eigentlich basiert und Yoga, Tantra hat mit Yoga viel gemeinsam, eigentlich Tantra, wahre Tantra ist Yoga, wahre Yoga ist Tantra. Alles hat die Verwirklichung in der Lehre von Bodhisattva, auch in Yoga eigentlich, ist basiert auf Erkenntnis von Geist und von den feineren Energien, die Geist und Körper verbinden. Und diese Energien wurden dann von den Sehern studiert. In China, in Indien, sogar auch die alten Griechen hatten gute Kenntnisse von Pneuma und von Prana. Aber irgendwie durch diese unsere dualistische Erfassung der Realität, das vorwiegend war, wir haben das verloren. Und die Kirche hat das auch unterdrückt, ganz mächtig. Also, dieser wichtigste Inhalt von unseren Erfahrungen, was eigentlich Geist ist und diese feineren Energien, die sind vollkommen nicht dualistisch. Die sind überall. Und das ist dann der beste Mittel, um diese nicht dualistische Natur von unserer Erfahrung zu verwirklichen. Durch Studium des Geistes und von den feineren Energien. So ist es in der Lehre von Bodhisattva, so ist es eigentlich in Yoga, in Tantra. Egal, ob es Hindu-Erfassung von Tantra ist oder buddhistische Erfassung von Tantra. Ja. Ich hätte noch eine Frage, was hat jetzt nichts damit mehr zu tun? Wart ihr fertig damit? Ja. Okay, du hattest vorhin gesagt, die Ebene von bedingter Entstehung ohne Konzepte. Und dann als drittes wäre dann, dritter Aspekt wäre dann die vollkommene Realität. Aber was ist denn der Unterschied von bedingter Entstehung ohne Konzepte und vollkommene Realität? Die bedingte Entstehung ohne Konzepte ist die vollkommene Realität. Also gibt es da keinen Unterschied. Ja, aber bedingte Entstehung, das wir erleben, ist nicht objektiv. Wir erleben durch diese Subjektivität von unseren Konzepten. Wenn diese Konzepte dann nicht mehr entstehen, dann sind wir Buddhas. Wir spiegeln die Realität eins, Soheit. Also war das mit den drei Stufen, war das bedingte Entstehung mit Konzepte oder ohne Konzepte? Alles, was wir, über was wir reden können, sind nur Konzepte. Über die wahre Realität kann man nicht reden. Deswegen, der wahre Tao braucht keine Worte. Was man mit Worten fassen kann, ist nicht wahre Tao. Und wir bemühen uns mächtig durch unsere Konzepte die Realität zu begreifen. Aber meistens täuschen wir uns. Es ist nicht so, wie wir uns vorstellen. Deswegen denken wir so viel. Und dadurch entstehen viele Sorgen. Ja, aber das wäre ja Parikalpa, wie du sagtest. Ne? Das wäre ja dann Parikalpa, also die erste Stufe. Ja, wir leben doch mit der ersten Stufe. Wir sind keine Buddhas. Wenn wir das wissen, das ist die Weisheit. Und das ist dann richtige Einstellung zu Shamatha und Vipassana nach dieser Lehre. Okay. keine Fragen mehr, dann wir meditieren klein bisschen, 20 Minuten oder so, dann rezitieren wir wieder Herzsutra, damit wir immer mehr in das Geheimnis der Soheit eindringen können und durch diese Einsicht unsere Wissen von Shamatha und Vipassana reinigen. Und dann übertragen wir die Verdienste und das genügt schon für heute. Okay.